Wien gehörte nach der Jahrhundertwende schon zu den sozial ungünstigen Städten. Strahlender Reichtum und abstoßende Armut lösten einander in schroffen Wechsel ab. Im Zentrum und in den inneren Bezirken fühlte man so recht den Pulsschlag des 52-Millionen-Reiches mit all dem bedenklichen Zauber des Nationalitätenstaates. Der Hof in seiner blendenden Pracht wirkte ähnlich einem Magneten auf Reichtum und Intelligenz des übrigen Staates. Dazu kam noch die starke Zentralisierung der Habsburger Monarchie an und für sich. In ihr bot sich die einzige Möglichkeit, diesen Völkerbrei in fester Form zusammenzuhalten. Die Folge davon aber war eine außerordentliche Konzentration von hohen und höchsten Behörden in der Haupt- und Residenzstadt. Doch Wien war nicht nur politisch und geistig eine Zentrale der alten Donaumonarchie, sondern auch wirtschaftlich. Dem Heer von hohen Offizieren, Staatsbeamten, Künstlern und Gelehrten stand eine noch größere Armee von Arbeitern gegenüber. Dem Reichtum der Aristokratie und des Handels eine blutige Armut. Vor den Palästen der Ringstraße lungerten Tausende von Arbeitslosen. Und unter dieser Via Triumphalis des alten Österreich hausten im Zwielicht und Schlamm der Kanäle die Obdachlosen. Kaum in einer deutschen Stadt war die soziale Frage besser zu studieren als in Wien. Aber man täusche sich nicht, dieses Studieren kann man nicht von oben herunter machen. Wer nicht selber in den Klammern dieser würgenden Natter sich befindet, lernt ihre Giftzähne niemals kennen. Im anderen Falle kommt nichts dabei heraus als oberflächliches Geschwätz oder verlogene Sentimentalität. Beides ist von Schaden. Das eine, weil es nie bis zum Kerne des Problems zu dringen vermag, das andere, weil es an ihm vorübergeht. Ich weiß nicht, was verheerender ist. Die Nichtbeachtung der sozialen Not, wie dies die Mehrzahl der vom Glück begünstigten oder auch durch eigenen Verdienst gehobenen tagtäglich sehen lässt, oder jene ebenso hochnäsige wie manchmal wieder zudringlich taktlose, aber immer gnädige Herablassung gewisser mit dem Volke empfindender Modeweiber in Röcken und Hosen. Diese Menschen sündigen jedenfalls mehr, als sie in ihrem instinktlosen Verstande überhaupt nur zu begreifen vermögen. Daher ist dann zu ihrem eigenen Erstaunen das Ergebnis einer durch sie getätigten sozialen Gesinnung immer null, häufig sogar empörte Ablehnung. Was dann freilich als Beweis der Undankbarkeit des Volkes gilt. Dass eine soziale Tätigkeit damit gar nichts zu tun hat, vor allem auf Dank überhaupt keinen Anspruch erheben darf, da sie ja nicht Gnaden verteilen, sondern Rechte herstellen soll, leuchtet einer solchen Art von Köpfen nur sehr ungern ein. Ich wurde bewahrt davor, die soziale Frage in solcher Weise zu lernen. Indem sie mich in den Bannkreis ihres Leidens zog, schien sie mich nicht zum Lernen einzuladen, als vielmehr sich an mir selber erproben zu wollen. Es war nicht ihr Verdienst, dass das Kaninchen dennoch heil und gesund die Operationen überstand. Wenn ich nun versuchen will, die Reihe meiner damaligen Empfindungen heute wiederzugeben, so kann dies niemals auch nur annähernd vollständig sein. Nur die wesentlichsten und für mich oft erschütterndsten Eindrücke sollen hier dargestellt werden mit den wenigen Lehren, wie ich sie in dieser Zeit schon zog. Es wurde mir damals meist nicht schwer, Arbeit an sich zu finden, da ich ja nicht gelernter Handwerker war, sondern nur als sogenannter Hilfsarbeiter und manches Mal als Gelegenheitsarbeiter versuchen musste, mir das tägliche Brot zu schaffen. Ich stellte mich dabei auf den Standpunkt all jener, die den Staub Europas von den Füßen schütteln, mit dem unerbittlichen Vorsatz, sich in der neuen Welt auch eine neue Existenz zu gründen, eine neue Heimat zu erobern. Losgelöst von allen bisherigen lebenden Vorstellungen des Berufes und des Standes, von Umgebung und Tradition, greifen sie nun nach jedem Verdienst, der sich ihnen bietet, packen jene Arbeit an, sich so immer mehr zur Auffassung durchringend, dass ehrliche Arbeit niemals schändet, ganz gleich welcher Art sie auch sein möge. So war ich denn auch entschlossen, mit beiden Füßen in die für mich neue Welt hineinzuspringen und mich durchzuschlagen. Dass es da irgendeine Arbeit immer gibt, lernte ich bald kennen, allein ebenso schnell auch, wie leicht sie wieder zu verlieren ist. Die Unsicherheit des täglichen Brotverdienstes erschien mir in kurzer Zeit als eine der schwersten Schattenseiten des neuen Lebens. Wohl wird der gelernte Arbeiter nicht so häufig auf die Straße gesetzt sein, als dies beim Ungelernten der Fall ist, allein ist ganz ist doch auch er nicht vor diesem Schicksal gefeit. Bei ihm tritt eben anstelle des Brotverlustes aus Arbeitsmangel die Aussperrung oder sein eigener Streik. Hier rächt sich die Unsicherheit des täglichen Verdienstes schon auf das Bitterste an der ganzen Wirtschaft selber. Der Bauernbursche, der in die Großstadt wandert, angezogen von der vermeintlich oder wohl auch wirklich leichteren Arbeit, der kürzeren Arbeitszeit, am meisten aber durch das blendende Licht, das die Großstadt nun einmal auszustrahlen vermag, ist doch an eine gewisse Sicherheit des Verdienstes gewöhnt. Er pflegt den alten Posten auch nur dann zu verlassen, wenn ein neuer mindestens in Aussicht steht. Endlich ist der Mangel an Landarbeitern groß, die Wahrscheinlichkeit eines längeren Arbeitsmangels also an und für sich sehr gering. Es ist nun ein Fehler zu glauben, dass der sich in die Großstadt begebende junge Bursche etwa schon von vornherein aus schlechterem Holze geschnitzt wäre, als es der sich weiter redlich auf der bäuerlichen Scholle ernährende. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass alle auswandernden Elemente eher aus den gesündesten und tatkräftigsten Naturen bestehen als etwa umgekehrt. Zu diesen Auswanderern aber zählt nicht nur der Amerika-Wanderer, sondern auch schon der junge Knecht, der sich entschließt, das heimatliche Dorf zu verlassen, um nach der fremden Großstadt zu ziehen. Auch er ist bereit, ein ungewisses Schicksal auf sich zu nehmen. Meist kommt er mit etwas Geld in die große Stadt, braucht sich also nicht schon am ersten Tage zu verzagen, wenn das Unglück ihn längere Zeit keine Arbeit finden lässt. Schlimmer aber wird es, wenn er eine gefundene Arbeitsstelle in kurzer Zeit wieder verliert. Das Finden einer neuen ist besonders im Winter häufig schwer, wenn nicht gar unmöglich. Die ersten Wochen geht es dann noch. Er erhält Arbeitslosenunterstützung aus den Kassen seiner Gewerkschaft und schlägt sich durch, so gut als eben möglich. Allein wenn der letzte Heller und Pfennig verbraucht ist, die Kasse infolge der langen Dauer der Arbeitslosigkeit die Unterstützung auch einstellt, kommt die große Not. Nun lungert er hungernd herum, versetzt und verkauft oft noch das Letzte, kommt so in seiner Kleidung immer mehr herunter und sinkt damit auch äußerlich in eine Umgebung herab, die ihn nun zum körperlichen Unglück noch seelisch vergiftet. Wird er dann noch obdachlos und ist dies, wie es oft der Fall zu sein pflegt, im Winter, so wird der Jammer schon sehr groß. Endlich findet er irgendeine Arbeit, allein das Spiel wiederholt sich. Ein zweites Mal trifft es ihn ähnlich, ein drittes Mal vielleicht noch schwerer, so dass er das ewig Unsichere nach und nach gleichgültiger ertragen lernt. Endlich wird die Wiederholung zur Gewohnheit. So lockert sich der sonst fleißige Mensch in seiner ganzen Lebensauffassung, um allmählich zum Instrument jener heranzureifen, die sich seiner nur bedienen um niedriger Vorteile willen. Er war so oft ohne eigenes Verschulden arbeitslos, dass es nun auf einmal mehr oder weniger auch nicht ankommt. Selbst wenn es sich dabei nicht mehr um das Erkämpfen wirtschaftlicher Rechte, sondern um das Vernichten staatlicher, gesellschaftlicher oder allgemeinkultureller Werte handelt. Er wird, wenn schon nicht streiklustig, so streikgleichgültig sein. Diesen Prozess konnte ich an 1000 Beispielen mit offenen Augen verfolgen. Je länger ich das Spiel sah, umso mehr wuchs meine Abneigung gegen die Millionenstadt, die die Menschen erst gierig an sich zog, um sie dann so grausam zu zerreiben. Wenn sie kamen, zählten sie noch zu ihrem Volke. Wenn sie blieben, gingen sie ihm verloren. Auch ich war so vom Leben in der Weltstadt herumgeworfen worden und konnte also am eigenen Leibe die Wirkungen dieses Schicksals erproben und seelisch durchkosten. Ich sah da noch eines. Der schnelle Wechsel von Arbeit zur Nichtarbeit und umgekehrt, sowie die dadurch bedingte ewige Schwankung des Ein- und Auskommens, zerstört auf die Dauer bei vielen das Gefühl für Sparsamkeit ebenso wie das Verständnis für eine kluge Lebenseinteilung. Der Körper gewöhnt sich scheinbar langsam daran, in guten Zeiten aus dem Vollen zu leben und in schlechten zu hungern. Ja, der Hunger wirft jeden Vorsatz für spätere vernünftige Einteilung in der besseren Zeit des Verdienstes um, indem er den von ihm Gequälten in einer dauernden Fata Morgana die Bilder eines satten Wohllebens vorgaukelt und diesen Traum zu einer solchen Sehnsucht zu steigern versteht, dass solch ein krankhaftes Verlangen zum Ende jeder Selbstbeschränkung führt, sobald der Verdienst und Lohn dies irgendwie gestatten. Daher kommt es, dass der kaum Arbeit Erlangende sofort auf das Unvernünftigste jede Einteilung vergisst, um stattdessen aus vollen Zügen in den Tag hineinzuleben. Dies führt selbst zur Umstoßung des kleinen Wochenhaushaltes, da sogar hier die kluge Einteilung ausbleibt. Es langt anfangs noch für 5 Tage.